Jeder Traum fängt damit an. Irgendwann bin ich ein Mann und ich frag mich, was wird dann sein? Bin ich dann ein Millionär? Im Büro ein Sekretär? Hab ich Freunde? Bin ich allein? Bitte.